anschließend war er dann im Turm von Hölderlin. Aber da war niemand, außer er selbst. Der tägliche Kampf gegen den Drang zur Isolation. Hier liegt das Grün und Gold der Täler uns zu Füßen ausgestreckt. Und auf seinen Stiefel funkelt ein Tropfen des Quells. Er hörte die Haustür und ging schnell zurück ins Wohnzimmer. Er setzte sich auf die Couch und tat, als würde er lesen. Wer mit 40 kein Misanthrop ist, hat die Menschen niemals geliebt. Leise klopften wir an die Pforte. Und kein Gott ließ uns ein. Und wenn ich spreche, breche ich an dir als Welle. Hallo und herzlich willkommen zu Dunstkreis, eurer Lesebühne aus der Quarantäne. Hier ist Stefan Zwerenz. Ich werde euch heute über den Abend oder Morgen, Mittag begleiten, was auch immer gerade bei euch für eine Zeit ist. Es ist schön, dass ihr wieder alle so zahlreich erschienen seid. Die Katze, meine ich, die sitzt mir gegenüber. Ich habe sie am Stuhl festgebunden. Mit kleinen Augenzangen in den Augen. Ich befeuchte sie regelmäßig mit einer Augenflüssigkeit, die ich selber angerührt habe. Aber nein, mal ehrlich, das Publikum fehlt definitiv. Es ist einfach nicht dasselbe. Und alle anderen Lesenden natürlich auch. Die sind nämlich in ihren eigenen Wohnungen. Aber es ist ganz toll zu sehen, wie viele Einsendungen uns doch letztlich erreicht haben. Es ist auf jeden Fall eine tolle Lesung. Das ist schon mal gut. Ich werde heute auch kleine Ansagen zwischen den Lesenden machen, damit ihr auch wisst, wer liest. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist das allerdings noch nicht ganz klar. Ich werde es nachträglich aufnehmen und Tommy Spottke, mit dem ich den Dunstkreis immer zusammen moderiere, der wird das dann zusammenschneiden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass viele dabei sind, die ich auch kenne, und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Marvin Neithardt auch dabei ist, der den Dunstkreis mitbegründet hat. Und mit der Lesung fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe so ein paar Gedichte geschrieben. Die ersten drei sind zum Thema Isolation. Die sind erst ein paar Tage alt und die folgen jetzt. Drinnen ist draußen und draußen nur still. Hin und wieder hört man ein Auto, hört, wie es durch die leeren Straßen schreit und wieder verstummt. Die Wohnung bewegt sich unverzagt durch den Äther. Wir treiben durch die Stille des Weltraums, umgeben von endlosem Nichts, umgeben von endlosem Schweigen. Die Hände. Meine Hände, sie wissen zu viel. Ich wasche sie so gründlich, dass von der Welt, die an allen Oberflächen haftet, nicht mehr übrig bleibt als ein Gefühl. Sonntag. Im Radio die Sonntagspredigt. Die Christen schöpfen wieder Hoffnung. Das Ende ist nah. Oben. Morsch sind die Stufen, die zum Dachboden führen. Brüchig das Holz, das Treppengeländer. Rissig das Gewebe, das Tuch über der Truhe. Lack blättert von den Wänden, von der Haut auf die Schuhe. Der Raum nur spärlich beleuchtet von einer staubigen Glühbirne. Ein Zug fährt zwischen die Bretter, fährt über den Boden, fährt in mich hinein. Kein Grund noch zu suchen, denn dort ist es schon, stumpf beleuchtet, die Imitation eines Wohnzimmers, die Sitzmöbel auf ein Spiegel gerichtet, dazu gibt es eine alte Fernbedienung. Wir setzen uns, schalten durch das Programm, Auf allen 150 Kanälen ist dasselbe Bild zu sehen. Wir sehen uns selbst unentwegt verfaulen und die Lider werden uns schwer, bis die Augen endlich geschlossen sind. Dann hören wir dem Haus beim Atmen zu und riechen uns satt an den modrigen Wänden. Den nachfolgenden Text habe ich am Vorabend des Orkans Sabine geschrieben und ich stand an meinem Küchenfenster und habe eine geraucht und hat schon den Sturm aufziehen hören und das fand ich ganz toll und ich wollte dieses Gefühl gerne irgendwie rüberbringen und habe das noch mit anderen Gedanken verbunden. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ein Sturm zieht auf. Tausend Flüsterstimmen kriechen über Menschenerde. Braunes Laub, vertrocknet Blätter. Regungen im Unterholz, feucht und modrig vom Geruch. Der Wind treibt über altes Land. Das Murmeln der Geschichte ist ein warnend Schreien aus weiter Ferne, in der sich Stürme heben, von Umsturz und Vernichtung kündend, doch in hiesigen Gefilden nur Zeugnisse des Verstummens bleiben. Während sich vereinzelt Böen gewaltsam ballen, holt der große Sturm hinter fernen Horizonten schon zum Schlage aus. Synthetische Verbindung. Menschen starren auf schillernde Tempel, Handteller groß, bewusstseinslos. Formal ästhetischer Klassenkampf in Einmachglas. Kybernetische Leichtbauweise der Gesellschaft. Wir formen Menschen zu Bauklötzen, fügen sie in Leerstellen ein, im Glauben an den Fortschritt der Menschheit. Alternativlose Handlung, Zwangsjackenmentalität und ohne gesellschaftliche Werte, ohne Perspektiven. Wir beschwören eine Tonne Schweinebäuche, reden weder über uns selbst noch über unsere Geschichte. Was bleibt, sind Gespräche über Parasitenkuren, chemische Einläufe, Sportwetten, diskriminierende Witze, ausgebliebene Profite, die anderen, Stellvertreterkriege der Soziologie. Das Boot ist voll mit Pillen gegen die Depression. Niemand nimmt sie ein, niemand lässt sie raus. Überirdisch ist nur noch das Datenvolumen. Doch keiner staunt mehr darüber. Man regt sich lieber auf, grenzt sich ab. Die einzige Freude, so scheint es, ist für viele nur der Hass, der Eigennutz, das Wehklagen. Hört endlich auf damit, wenn ihr leben wollt. Nach der Wende. Er wollte unbedingt alles sehen im Westen. Die Autos, die Filme und Platten, das volle Programm. Er fuhr von Stadt zu Stadt und besuchte die Orte, die er schon sein ganzes Leben nur aus dem Fernsehen kannte. In Tübingen dann sah er den Marktplatz, das Schloss, den Botanischen Garten. Anschließend war er dann im Turm von Hölderlin. Aber da war niemand, außer er selbst. In der PR-Abteilung. Er hat Gesichter gewaschen wie andere Leute ihr Geld. So kam er durchs Leben und wurde gut entlohnt. Aliens. UFO-Sichtung über Ostsachsen. Hysteriker sehen plötzlich überall Ausländer. Vorsorglich holen sie schon mal die Nazi-Devotionalien und alten Kriegswaffen aus dem Keller. Die neu erschlossenen Freiräume füllen sie mit Konservendosen und billigen Büchsen Bier. Sie schmieden Pläne für die anstehende Invasion, die aus ihrer Sicht unmittelbar bevorsteht. Auch wenn sich für sie rein gar nichts verändert, ist das für sie jedoch nur ein weiterer Beweis für den großen Austausch. Nach Jahren des ausstehenden Weltuntergangs endet der verzweifelte Versuch, ihrem langweiligen Lebensalltag fantasievoll zu entfliehen, in einem traurigen Hilfeschrei. Doch bis auf ihre Therapeuten hört ihnen niemand zu. So, vielen Dank. So, das war's erstmal von mir. Jo, danke, Zetti. Als nächstes liest Oliver Zorn und danach Marvin Neidhardt. Viel Spaß. Loyal. Ich bin Heiliger und Hure und lange schon von Sinn. Schaffst du es in mein Herz, kannst du nur gewinnen. Gibst du mir Verrat, dann wirst du dafür bluten. Denn alles, was du dachtest, werde ich dir zumuten. Bis wir blank vom Abgrund stehen und der Abgrund in uns blickt. Da fällt doch die Entscheidung, wer und was wir wirklich sind. Schmerz. Der Schmerz kennt keine Jahreszeiten. Ein Schmerz hat immer Saison. Schmerz ist wie eine Ablichtung, die immer etwas länger braucht, wie eine eigene Wesensform. Der frühe Keim des Seins. Wer bist du mir geworden? Wo du ja alles darfst, vor allem alles kennst. Als Eindringling, als Fremder, als Gast, sogar als teurer Freund. Trauma. So sinnvoll die Qual, die wir je hatten, bleibt der Zweifel, der über Jahre anhält. Lebe sie und erlebe das Nichts. Kein Applaus und keinesgleichen stellt jemals einen Gleichklang her. Nur der Freiheit unterlegen macht ganz und gar die Vorstellungskraft den Mensch zum Menschen. Vielleicht ist es alles, was wir haben. Verlassen zu werden ist keine Kunst. Zerrissen sein schon, die Raserei. Es trieb mich in den Himmel, ich atmete diese Luft aus Stein. Mein Herz war nicht mein Schädel, verging sich aneinander durch die Tage zugedröhnt. Jetzt schwärme ich voll der Sinne, mein Tanz dringt neu zur Tiefe. Nie voller war mein Herz. Der Traum, der dort erwächst, wird alles überstrahlen und weiß wie nie zuvor. Zog hoch am Himmel der Mond empor. Wenn beide Enden brennen, ein begnadeter Lyriker und sehr guter Freund hat letztens zu mir gesagt, wer mit 40 kein Misanthrop ist, hat die Menschen niemals geliebt. Wie weit uns einfacher, gesunder Menschenverstand gebracht hat, kann jeder erleben, der auf die Straße geht oder in die Sauna, wenn man in die Welt reingeht. Das ist für mich oft wie ein Leben auf einem dieser dunkelroten Monde. Der Schein frisst das Sein, ob es juckt oder kratzt, ob oben oder unten, beim Treten oder Lecken, bleibt es doch dieselbe Gleichgültigkeit. Zwischen alles gut und muss ja, denke ich mir oft, was stimmt bloß mit euch nicht? Das Sehen und Analysieren von inneren wie äußeren Zuständen und Begebenheiten, das Sehen, wie diese Welt nämlich ganz wirklich ist, bedeutet nicht, dass man nicht optimistisch ist. Es ist nur ein anderes Sehen, ohne diesen Schein in den Augen, ohne diese Bequemlichkeit, ohne die Verdrängung. Und das macht es schwierig zu ertragen für einen selbst und für die Mitmenschen. Da kann man auch mal zornig werden. Solange allerdings das Gefühl des Zorns unterdrückt werden soll und innerhalb irgendeiner Tabuzone liegt, weil es dem Gefühl der Wut oder des Hasses so ähnlich ist, weil es zu unbequem und anstrengend ist und wegen seiner natürlich energischen Ablehnung nicht als wirkliche Anteilnahme verstanden wird, die es aber ist, bluten wir alle eben noch ein bisschen weiter. Zorn ist gerichtet, ist sehende Wut und die andere Seite dieses Zorns mündet durch einen Sanftmut in die Liebe. Das ist wie Musik. Mit dem dazugehörig benötigten Maß an Aufrichtigkeit balancieren wir auf dieser goldenen Kante der Medaille. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern ganz einfach um Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit, dem gegenüber, den man mag oder auch nicht. Und natürlich auch um Schönheit. Man hält sich mit aller Kraft aneinander fest und ringt so mit dem grausamen Universum ein Stück Einsamkeit ab, bevor man droht, alleine unterzugehen. Also, hallo liebe Zuhörer heute vom Dunstkreis. Es ist schön, dass ihr alle hier zuhört, und ich freue mich, dass Tommy und Stefan sich darum gekümmert haben, dass das passieren kann und dass ich also darum die Möglichkeit habe, euch auf diesem Wege zwei kleine Texte zu zeigen. Und sonst würde ich das auch nicht tun. Der erste davon hat gar keinen Namen, aber er ist für Thorsten. Es gibt Weite, nur Eis zu sehen, wo du stehst, und drüber nichts als leeren Horizont, über den die Tage dich umkreisen, wie du vorwärts gehst. Und schwerer wiegen, spürst du jeden neu davon, sich zu den anderen legen, sich heben von dem kalten, schwarzen Grund. So weit haben sie dich getragen, und noch immer lauschst du unter ihrem Auf und Ab, ob nicht doch die Stimme breche, glucksend über deinem Mund. Noch immer. Aber auch morgen wirst du wieder gehen. Und das zweite heißt Zurücksehen. Es ist etwas älter und ich habe es auch schon mal bei einem Dunstkreis präsentiert. Hier liegt das Grün und Gold der Täler uns zu Füßen ausgestreckt, und über den Kragen meines Mantels geht dein Blick bis an den Rand der Welt und weiter als zurück, nicht länger als der Schimmer eines Augenblicks. Ihm nach sucht sich der Morgen seinen Weg entlang der verstreuten Ähren und über den Wiesen, die schwer vom Tau darunter liegen. Auch die ersten deiner Locken streifen seine Hand. Und einen Schritt nach dem anderen trag ich dich in schweren blauen Stoff geschlagen. Sie fallen unter die Kronen der Bäume, ins Laub, zu den Sprenkeln von Licht, die tanzen unter ihren schwindenden Schatten, zwischen alten Märchen und Gute-Nacht-Geschichten. Und hier bist du gestanden. Ich seh dich noch, über den Ahornsamen gebeugt, der hinter deinem Ohr verfangen war. Jetzt liegt er auf dem Fenstersims. Das ist so hoch, wie du auf 10 Spitzen gerade reichen konntest, und sieht zu, wie die leeren Äste sich wiegen und schweigen im Wind. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem restlichen Programm. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht langweilen. Bis bald. Als nächstes zwei kurze Texte, einer davon von Fatima Jamila und einer von David Meister. Danach kommt dann Oliver Bauer mit etwas mehr Prosa. Jo. Sternhagel. Gestern war der Himmel so sternhagelblau und Verheißung kandierte die Worte, war mein Atem gelöst und dein Blick faltenfrei. Junger träumten wir ferne Orte, wo das Glück wohnen sollte und die Zukunft fest schlief. Leise klopften wir an die Pforte. Und kein Gott ließ uns ein, Engel warteten nicht, selbst der Teufel, er war nicht zu sprechen. Also haben wir gefeiert und die Angst war so groß. Regeln gab es, um sie zu brechen. Gestern schien uns der Himmel so sternhagelblau, dabei war er oft wolkenverhangen, so wie heut oder morgen, doch das ahnten wir nicht. Festung der Einsamkeit. Der tägliche Kampf gegen den Drang zur Isolation wird schwer unterminiert von Virengeschwadern. Ein leichtes ist nun, mit sich selbst zu hadern, sich still zu verkriechen im Schutz der Garnison. Doch ich weigere mich, hier zu kapitulieren, schließe mich an der Vielzahl an Kriegern, die tapfer und einsam die Schläge erwidern, will meine Geliebten und auch mich nicht verlieren. So bleibt mir doch vieles, an dem ich mich weide. Klar ist, auf einiges zu verzichten, macht Wut sich breit, will die Feinde richten, doch ist's nur Luxus, unter dem ich leide. Ich schaffe und mache, genug ist zu tun, schicke Kraft und Ausdauer an die Front, den ärztlichen Streitkräften am Horizont und wünsche mir uns alle immun. Wie die Jahre voranschritten, fiel es Jonathan zunehmend schwer, nachts aufzustehen. Der zähe Nebel im Kopf, dazu das Brennen in der Stirnhöhle. Unter Leibschneiden richtete er sich auf. Es war kalt, eine Heizung gab es ja nicht und für gutes Holz, das die ganze Nacht über durchglühen würde, fehlte ihm das Geld. Die nackten Füße auf den splittrigen Dielen. So saß er einen Augenblick lang auf der Bettkante und vergrub sein Gesicht in den Händen. Der Weinkrampf, den jetzt eigentlich durchschütteln sollte, blieb aus. Anscheinend wirkten die Tabletten doch allmählich mal. Der Deutschunterricht fing heute erst zur dritten Stunde an. Das war ganz angenehm, aber lohnt es sich noch? Den Mathestoff der letzten 6 Wochen hatte er versäumt. Man konnte das ohne enormen Kraftakt gar nicht mehr aufholen. Die Schulleitung empfahl bei einer solchen Lücke für gewöhnlich die Jahrgangsstufe zu wiederholen. Und im Hinterkopf immerzu der bohrende Gedanke, ich habe mein Abitur seit Jahren in der Tasche. Wozu sich jeden Tag zur Hauptschule hinquälen, aber gar nicht mehr in die Schule gehen, das war der Mutter nicht zu vermitteln. Nach 5 Fehlzündungen startete das alte Herkules-Mofa, das ihm der Onkel in unverständlichem Großmut geschenkt hatte, schließlich doch. Lange hatte er sich für den Lärm mitten in der Nacht geschämt, aber seit ein paar Monaten war ihm das auch egal. Im Standgas und ohne einen Gang einzulegen, rollte er den steilen Hof runter zum Tor, vorbei an den vertrockneten Rosenbeeten. Zur Rechten lag Hessen, wohin er musste, aber das ging heute nicht. Vielleicht würde es nie mehr gehen, also in die andere Richtung. Im Oberdorf fuhr er sehr langsam, mehr um sich selbst zu schonen als den löchrigen Kolben. Als er am Dorfplatz mit der historischen Viehwaage vorbeifuhr, wäre ihm fast ein Lächeln übers Gesicht gehuscht. Wie oft hatte ihn die Dorfjugend ausgelacht, wenn er in der Nacht zum Freitag auf Samstag zur Arbeit gefahren ist, während sie alle dort noch rauchend und trinkend auf den spuckestarrenden Bänken rumgelungert hatten, diese Wichser. Als er das letzte Haus des Dorfes passiert hatte, schaltete er hoch in den dritten. Das Haus gehörte seinem Großvater. Der hatte das schon fertig gebaut und 4 gesunde Kinder gezeugt, als er noch in seinem Alter gewesen war. Jetzt kamen bis Schneppenbach gar keine Lampen mehr und um diese Uhrzeit begegnete man auch keinem Auto. Rechts rauschte der Fluss, links oben lag schwarzer Wald, da versuchte er nicht hinzuschauen. Das Mofa dröhnte zwischen seinen Beinen, er wäre gerne immer weiter gefahren. Das Wummern der Pflastersteine unter den Reifen ließ ihn hochschrecken. So ein Schwachsinn. Als man sich hier zwischen den Käfern noch über schlammige Feldwege mühen musste, bis in die 70er hinein, hatten sie in Hanau schon begonnen, den Scheiß wieder aus dem Boden rauszureißen. Bald sah er das vergilbte Geschäftswappen seines Lehrbetriebs unter der trüben Laterne leuchten. Die Luft war angenehm und der Geruch, der aus der Backstube auf die Straße strömte, hatte immer etwas Tröstliches gehabt. Seine Absprache mit dem Nachbarn war nie widerrufen worden und so parkte er das Mofa im Hof gegenüber, direkt vor dem alten Kuhstall. Hier hilft ein Mengele-Aufzug, stand auf einem Schild aus Blech. Die Gesellen grüßten ihn knapp, als er zum Hintereingang der Backstube hereinkam. Das war nicht immer so gewesen. Man hatte sich daran gewöhnt, dass er hier aushalf, um sein Studium zu finanzieren, und die Männerkonflikte von früher gerieten allmählich in Vergessenheit. Er hatte sich ihnen gegenüber, das musste er irgendwann einsehen, manchmal aufgeführt wie ein Psychopath, und welcher erwachsene Mann konnte es schon auf sich sitzen lassen, von einem Teenager vorgeführt zu werden. Nach einer knappen Stunde hatte er die alte Backstube komplett aufgeräumt, alle Bleche geputzt, die Industriespülmaschine 3-mal befüllt und den Boden gekehrt. Das konnte er alles noch. Und es ärgerte ihn, wie schlampig hier sonst gearbeitet wurde, auch wenn das eigentlich gar nichts mehr anging. Das Gassenhoher Brot hatte er schon ausgeschossen. Er ging von 290 Grad runter auf 180, damit der Plunder nicht verbrannte. Er schwitzte und fühlte sich wohl. Als er hier angefangen hatte, waren die Haare des Meisters noch schwarz gewesen. Jetzt trug er die weißen Strähnen halblang, wie ein alternder Hipster, der den Verstand verloren hatte. »Du siehst glücklich aus, Michael«, sagte er zum Chef, um etwas Konversation zu machen. Auf das »Du« hatte er 2 Jahre warten müssen und vor den Gesellen sagt er bis heute »Herr Schickling«. Der einfache Mann grinste betreten, dann lehnte er sich gegen den Ofen und schloss müde die Augen. »Ich sehe das hier eigentlich nicht mehr als Arbeit«, sagte er. Und es war kaum auszumachen, ob das jetzt etwas Positives aussagen sollte oder nicht. Dann ging der Chef zurück ins Büro, um seine Partie Solitär fertig zu spielen. Er backte den Plunder fertig aus und drapierte die Bleche sorgsam in die Stickenwägen. Aprikotieren sollte der Lehrling. Noch schnell den Ofen aushudeln und gut. Im Bad setzte er sich aufs Klo und wusch sich notdürftig mit einem alten Handtuch. Im 2. Lehrjahr war er für ein paar Wochen absichtlich eine halbe Stunde zu früh gekommen, um dort vor der Arbeit zu meditieren und ein paar Kekse zu essen. Irgendwann wurde das dem alten Meister, Roland Schickling, der außer bei den Lehrlingen im Betrieb nichts mehr zu melden hatte, zu bunt. Er hatte gegen die billige IKEA-Tür gehämmert und gebrüllt: »Oben frisst er es rein, unten kommt es wieder raus!« Darüber war er damals sehr erschrocken. Und kam fortan pünktlich. Aber jetzt war Roland vom Krebs zerfressen, da konnte er sich ruhig Zeit lassen im Bad. Als er mit Waschen fertig war, wechselte er noch ein paar belanglose Worte mit dem drallen Lehrmädchen Jolien und wollte schon gehen, aber Frau Pflanz, die ihr nach wie vor die Bücher besorgte, hielt ihn auf. Er möge sich doch endlich einmal die Haare schneiden lassen und nicht immer so finster aus der Wäsche schauen. Das hat er immer gehasst, wenn die Leute das sagten. Sein Gesicht sah halt so aus. Aber Frau Pflanz trug ab und an hohe Schuhe und schwarze Tangas unter ihren hellen Hosen. Da hat er sich bestimmt 100-mal einen drauf runtergeholt. »Ja, Frau Pflanz, ich bin halt ein trauriger Typ.« »Na, du bist mir einer«, lachte sie und kraulte ihn ein bisschen am Hinterkopf. Er wurde knallrot und spürte, wie ihm das Blut in den Schwanz schoss. Ich muss jetzt wirklich los, Frau Pflanz. Du kannst jederzeit wieder in Vollzeit hier anfangen, rief sie ihm hinterher, als er die schmierige Alutür zum Hinterhof aufdrückte. Jonathan trat kraftlos auf die Pedale des Mofas ein und zu seiner Überraschung sprang es gleich an. Aber nach Hause konnte er nicht mehr. Deswegen fuhr er weiter, nach Norden. Hofstetten, Kleinkahl, Oberwestern. Dann kamen keine Dörfer mehr. Es war jetzt 10. Es musste allmählich okay sein, jemanden zu besuchen, und er hasste es, alles vorher am Smartphone durchzukauen. Bald hatte er den Wald hinter sich gelassen und gelangte in das große Tal, das zwischen Huckelheim und dem Geiselbacher Forst lag. Euer Haus stand am Fuß eines Hügels, inmitten der Gras- und Apfelbaumlandschaft, die für diese Gegend so typisch ist. Die Morgensonne beschien das griechisch anmutende Gebäude günstig. Man musste sich wohl glücklich schätzen, in dieser Lage eine Immobilie abgestaubt zu haben. Abgeschiedenheit, hin oder her. Ihr wolltet eure Tochter hier großziehen, und wer war er, da reinzureden? Er wurde herzlich empfangen, und die Freunde wunderten sich auch nicht darüber, dass er seit ihrem letzten Treffen fast 20 Jahre jünger geworden war. Man lobte ihn für frisches Aussehen. Fiona machte sogar eine Bemerkung über seine Figur, als sie ihn in den Arm nahm. »Wie schön, dass du spontan vorbeikommst«, strahlte sie ihn an. »Wie geht's dir so?«, fragte Sven und klopfte ihm auf die Schulter. Den Wangenkuss, den sie seit einigen Jahren pflegten, deutete er nur an. »Du kannst ja beim Sniper-Picknick mitmachen, wenn du schon da bist.« Davon wusste er gar nichts und wurde brummig. »Wie viele kommen denn da?«, wollte er wissen. »Och, ich habe schon ein paar Leutchen eingeladen«, gab Sven etwas kleinlaut zu. »Simon und Kati auf jeden Fall, Markus vielleicht, Peter Sipos habe ich Bescheid gesagt, Dr. Michael Staschek auch und die Kinder sind dieses Wochenende sowieso hier.« Gut, Michael kam eh nie, wenn er sich ankündigte, aber die anderen alle? Am liebsten hatte er die Freunde für sich, und dass man ihn nicht eingeladen hatte, das nagte nun in ihm, obwohl er Gesellschaftsspiele an sich gar nicht ausstehen konnte. Eigentlich wollte ich nicht so lange bleiben, murmelte er vor sich hin. Aber Fiona ließ das nicht gelten und hatte ihm aus einer großen Holzkiste schon ein Gewehr herausgekramt, das sie ihm freudig unter die Nase hielt. »Kannst ruhig den alten Karabiner nehmen, den benutzen wir eh nicht.« Weil er keine Szene machen wollte, nahm er das morsche Ding widerwillig entgegen und wischte mit seinem Ärmel den Staub von der Waffe. »Das macht mega Spaß, siehst du dann schon«, lachte Fiona und streichelte ein bisschen seinen Oberarm. Er mochte es gern, wenn sie das machte, aber ganz in Ordnung war es halt auch nicht. Damit es nicht noch peinlicher wurde, ging er zum offenen Kamin im Wohnzimmer. Der war hier die einzige Heizung und das ganze Haus roch immer ein bisschen nach Lagerfeuer. Er bückte sich und griff mit beiden Händen in die kalte Asche, dann schwärzte er sich das Gesicht damit. Eine halbe Stunde später waren alle da und von Sven in zwei Fraktionen eingeteilt worden. Seine Einheit bezog Stellung im hohen Gras, die andere besetzte das Haus wie ein Fort. Die Graslage war in jedem Fall ungünstiger. Schließlich musste man sich so den Hügel raufkämpfen. Auf seine Teamkollegen gab er nicht viel, deswegen robbte er alleine voran. Der Boden war immer noch feucht vom Morgentau und bald war er durchweicht bis auf die Unterhose. »Ein Scheißspiel ist das«, zischte er durch die Zähne. »Aber man soll ja dankbar für gute Freunde sein.« Also legte er noch einmal an, auch wenn es sinnlos war. Durch das schlierige Objektiv sah man fast gar nichts und wie man die Brennweite justierte, das wusste er auch nicht. Durch den Brei der Linse hindurch bestrich er die Hausfassade. Da wohnten die drin, wie die Maden im Speck, und er musste hier im Dreck liegen. Die Tür zur Außentreppe öffnete sich und Fiona trat ins Sonnenlicht. Sie trug ein leichtes Sommerkleid, das ihre weißen Schultern entblößte. Das rote Haar fiel frei und umfloss ihr Sommersprossengesicht. Sie hielt sich behutsam den Bauch. Sie musste bestimmt schon im 8. Monat sein. Bedächtig ging sie die Stufen der geländerfreien Treppe hinunter, einen Fuß vor den anderen. Sein Finger zitterte am Abzug. Sie schüttelte fast unmerklich den Kopf. Er ließ das Gewehr sinken. Bier und Wein flossen, was für ein Sieg für die Gegenseite. Er soff lustlos mit und als alles leer war, verzogen sich die anderen Gäste endlich. »Wir gehen noch bissel was einkaufen«, sagt Sven. »Passt du so lange auf die Kinder auf?« »Klar, mache ich immer gerne.« Und das stimmte auch. Er mochte sie und sie mochten ihn. Er nahm je einen Knaben bei der Hand, den jüngeren links, den älteren rechts. Sie stiegen den Hügel hinter dem Haus hinauf. Nach einer Weile war das anstrengend für die Buben. Er trieb sie an und versprach eine lohnende Aussicht. Und tatsächlich tat sich hinter dem Hügel eine kolossale Alpenlandschaft auf, die mit den freudlosen Nadelwäldern des oberen Kalkgrunds nichts mehr gemein hatte. »Kommt, wir schauen uns das mal durch das Teleskop am Gipfel an«, säuselte er in seiner besten Pädagogenstimme. Das Teleskop ließ sich winden wie eine Schreibtischlampe. »Man sieht ja gar nichts«, blökte der Jüngere. »Du musst es scharf stellen«, entgegnete er geduldig und brachte das Objektiv in eine leidlich aufrechte Position. Eigentlich interessierte sich einen Scheiß für das Teleskop, aber als es endlich funktionierte, konnte er nicht mehr davon lassen. Alle Wipfel traten nun klar vor Augen und die weiten Täler lagen majestätisch unter der Abendsonne. Sein Magen krampfte. »Kommt, es wird spät. Ich bringe euch nach Hause.« Die Jungs gähnten heftig und protestierten nicht länger. Nachdem er Svens Kinder ins Bett gebracht und ihnen ein Kapitel aus Harry Potter vorgelesen hatte, strich er ruhelos im Haus umher. Alles war so geschmackvoll gehalten. Die Tür zum Schlafzimmer stand einen Spalt offen. Er trat einen halben Schritt hinein. Ein schwarzes Doppelbett war hier das einzige Möbel. Fiona hat es beim Umzug hierher mit einer gemeinsamen Freundin getauscht. Er hatte oft darin gefickt. Manchmal so heftig, dass es zusammengebrochen war. Jetzt war es mit starken Schrauben fixiert. Dem Drang, sich hineinzulegen, gab er nicht nach. Er hörte die Haustür und ging schnell zurück ins Wohnzimmer. Er setzte sich auf die Couch und tat, als würde er lesen. »Alles okay?«, fragte Sven im Hereinkommen. »Ja, ja, hat alles geklappt.« »Super, bleibst du noch zum Abendessen?« »Nein, danke.« Jo, die letzten zwei Autoren. Als erstes gibt's nochmal schöne, konzentrierte Lyrik von Sigurd Schnabel. Und zum Schluss dann erzählt es von Olaf am Ende. An der Maserung meiner Gedanken spüre ich ein Pochen der Zeit. Fingerkuppen stoßen sich an den rauen Kanten der Astknoten. Unter dem Morgenhimmel ritzt die stille Zeichen, setzt den Stift auf und malt mit bitterer Miene Ungesagtes, an dem die Stimmen abgleiten. An der Maserung in meinem Kopf reiben sich die Worte noch Jahre später, fallen über dunkle Punkte und Ringe, loten die Landschaft aus, suchen Spuren vergessener Träume, verwachsener Wünsche, schürfen sich wund an den Rändern der Rinde. Dunkelfarben aus Winkeln klingt das Schweigen grau, tönt hohl und ohne ein Geheimnis. Noch laufe ich durch Türen dieses Hauses, das längst die Blätter von den Dächern wirft. Vor Jahren hat die Welt den Stift gewechselt, fremd die Schrift im Zwischenraum der Tage. Durchs Fenster weht noch Mutters Stimme. Wie Regen ändert sie von jedem Gegenstand den Ton. Entwachsen. als die Lieder nur noch Lieder waren und keine Farben mehr an den Tönen hingen, ging ich fort in ein Land, dessen Sprache ich nicht verstand, pflanzte Worte zwischen Gräser und goss sie mit dem Wasser der Vernunft. Abseits der Sonne wuchsen sie in meinen offenen Mund. November, bevor wir gingen, brachen wir die Tage des Schweigens an und zehrten an ihnen. Der Hunger hing in Winterfarben an den Fingern. Mit körniger Stimme rieselte er ins Stundenglas der Liebe. Und das Laub brannte den Sommer aus. Erst gestern fand ich mich zinnoberrot am Rand der Nacht. Sehnsucht. Durch meine Mitte verläuft ein Docht und seine Spitze atmet flackernd Funken. Manche erlöschen auf dem Grund. Andere schreiben Feuerwege in die Spuren ferner Füße. Vom Kai zieht Salzluft in mein Haar und Tage tragen graue Kleider, gehen stumm an mir vorbei. Nur Kinder sammeln noch Kastanien. Zwischen Häuserfluchten spielen Möwen. Die Geduld hat blaue Ränder. 7 Meilen fällt mein Wort, zerschellt im Wind. Du fügst dich in die Landschaft wie ein Fels. Und wenn ich spreche, breche ich an dir als Welle. Wir mischten die Tage in Tuschegläsern und ließen die Farben bis in die Nächte rinnen. Deine Stimme fiel aus heiterem Himmel. Ich sammelte sie von Hinterhöfen und blies sie in den Klang der Bäume. Manchmal stehst du noch am Zeitfenster alter Träume. In deinen Haaren nistet ein letztes Wort. Witterung. Noch breiten sich gelbe Blüten über das Moor. Ich binde sie zwischen Lavendel und Hoffnung. Am Abend fallen Worte auf Nebelbänke und gleiten ab. Im Sinkflug klingen sie fremd und verwittert. Ein Kind sitzt auf Pfählen und flicht Schilf. Gestern brachte es mir einen Korb Unsagbares, das zwischen meinen Lippen zerfiel. Zeitspanne. Unsere Stimmen driften auseinander. Immer mehr Zeit sammelt sich zwischen ihnen. Hinter dem Vorhang fange ich Träume, die summend gegen das Fenster flattern. Ihre Haut gestreift. Im Spiegel bäumen sie sich auf, klingen wilder als sonst. Das Haar unserer Liebe ist grau vom Winter. Morgens färben wir die Strähnen Karmesin. Fremd leuchten sie unter dem kahlen Ahorn. Hallo, mein Name ist Olaf Amende. Ich lebe in Leipzig und bin Schriftsteller und Theaterregisseur. Und ich freue mich über die Einladung, am Dunstkreis lesen zu können. Wenn auch das jetzt gerade nicht real funktioniert. Aber so hört ihr eben meine Stimme. Ich habe euch einige Texte ausgesucht und beginne mit einem Monolog, den ich vor einigen Jahren geschrieben hatte, anlässlich einer Theaterperformance. Und dieser trägt den Titel Traum einer Verschollenen. Ich hatte einen Einfall. Ich gab bei der letzten Konferenz vor, ich wolle die Osmolyte in den Zellen der Tiefseetiere messen. Jene Substanzen also, die ihnen das Überleben in dieser Welt ermöglichen. Das Osmolyt-Trimethylaminoxid, kurz TMAO, stabilisiert den Druck in den Zellen der Tiefseefische. Wir wissen, dass die bislang höchste TMAO-Konzentration mit 386 Millimol pro Kilogramm beim Scheibenbauchfisch gemessen wurde. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass Fische unterhalb einer Tiefe von 8200 Metern nicht überleben können. Denn eine höhere TMAO-Konzentration würde ihr Gewebe zerstören. Weil wir aber auch wissen, dass es Leben in noch tieferen Regionen dieser Erde gibt, bleibt die Frage offen, wie diese Arten sich an den Druck der Tiefsee angepasst haben. Ich wolle daher einen Tauchgang zum Grund des Marianengrabens wagen, sagte ich, und Gewebeproben der dort lebenden Organismen nehmen, um so eines der größten Rätsel der Meeresbiologie zu lösen. In Wahrheit lag nichts mir fern. In Wahrheit wollte ich den Weg der Evolution rückwärts beschreiten und tiefer steigen, als das Licht der Sonne reicht. Ich sehnte mich nach dem dichtesten Punkt der Stille. Ich würde unter euch bleiben und euch doch entfernter sein, als es je ein Mensch einem Menschen gegenüber sein könnte. Das Team ließ mein Boot zu Wasser und ich meinte zu schweben, während ich schon abwärts tauchte und die Formen der Pflanzen und Tiere bizarrer wurden, das Wasser sich verdunkelte. Da stieg in mir eine Freude auf, die sich weitete, meine Muskeln spannte und meine Kapsel berührte den Boden. Das milliardenfach geschichtete Sediment zerstob so fein wie der Schnee auf den Gipfeln des Himalayas. Dort ist der Luftdruck so gering, dass Bergsteiger Sauerstoffflaschen benötigen, die verhindern, dass sie in einem Anfall des Schwindels kollabieren und vom Pass stürzen. Hier unten hingegen wäre dem Druck nicht einmal für eine Sekunde standzuhalten. Hielte nicht eine Kugel aus dicken, hochwertigem Stahl meinen Leib zusammen. Denn ich tauchte in 11.000 Jahre Regen, den der tiefste Riss unserer Erde seither in sich birgt. Hier bin ich von Arten umgeben, die die Zeitalter überdauerten und für die, die nur eine Minute währende Affäre der Menschheit, nie existent gewesen sein wird. In einer Stunde vereinigen sich die Flüsse, Seen und Meere und alles Land wird wieder im Wasser verschwunden sein. Plötzlich erblicke ich ein schillerndes Leuchten. Es ist eine Qualle, die langsam an mir vorüberzieht. Ich betrachte mir die wellige gläserne Form. Dann sehe ich mich in meiner Kapsel um, die den Höchststand unseres Fortschritts markiert, ein Fortschritt, der mir nun lächerlich erscheint angesichts der Einfachheit dieses Wesens. Ein Funkspruch der Besatzung unterbricht meine Gedanken. Doch unsere Sprache passt hier nicht hin. Zu diesen Tiefen, in denen der Traum sein Reich hat, dringt keine Sprache vor. Ich muss die Verbindung trennen. Ich muss alle Gerätschaften abschalten, denn die Geräusche stören den Frieden der Träumenden. Die Scheinwerfer verstellen die Sicht ins Dunkel. Erst jetzt bemerke ich, dass die ganze Zeit schon Millionen Funken auf die Erde rieseln. Meeresschnee, sternengleich. Ich will die Haustür öffnen. Ich will in die ewige Nacht treten. Das war der erste Text. Und es folgt ein weiterer Text, den ich für eine Performance geschrieben hatte. Und das ist ein, ja, ich würde sagen, es ist ein monologisches Gedicht. Und es trägt den Titel Weißes Licht. Wir haben uns von allen Dingen gelöst. Auf der Geraden blickten wir noch zu unseren Schwestern und Brüdern. Ihre gläsernen Glieder flimmerten und ihre Augen zergingen glühend in der Sonne. Längst haben wir unsere Körper zueinander geführt. Die Konturen schwanden, wir berührten uns und fassten ins Glas. Seither bilden wir die Komponenten einer transparenten Konstruktion. Längst haben wir verstanden, dass es den Abstand zwischen uns, dass es die Zellen nie gegeben hat. Wir sind Wellen. Wir oszillieren im leuchtenden Netz der Information. Wir sind rhythmisierte Klänge einer kosmischen Komposition. Was wir taten, was wir dachten, konzentriert sich in einem einzigen Strahl des weißen Lichts, in einem einzigen Klang der Stille. Was wir waren, löst sich ein in die Leere. Ja, ich habe noch zwei kürzere Texte und einen Text möchte ich euch nun vorlesen, den ich vor knapp 3 Sommern in Dresden geschrieben hatte. Damals befand ich mich gerade auf dem Weg zum Hall of Fame, wo ich dann auch gelesen hatte. Und das ist für mich immer wieder eine schöne Erinnerung daran. Genau, und deshalb nun dieses 4-zeilige kurze Gedicht mit dem Titel Tagschlaf. Aus den Zeiten zu gleiten, zwischen Ampeln. Der Verwalter wandelt auf dem Eis. Die Akten, die Flocken. Ja, und zum Abschluss und gleichzeitig bedanke ich mich für euer Zuhören und wünsche euch Gesundheit und einen schönen Frühling und hoffe, dass wir alle bald wieder in Normalitäten zurückkehren können und uns einander begegnen können. Zum Abschluss möchte ich euch einen Frühlingstext vorlesen. Passt ja ganz gut hierher. Dieser ist in einem Leipziger Independent-Magazin erschienen mit dem Titel El Fu. Gerade wird die zweite Serie oder der zweite Teil geplant und der erste mit dem Motto Identität ist letztes Jahr erschienen. Und da ist dann auch diese kurze Erzählung abgedruckt worden. Sie trägt den Titel Eine ausgemachte Nebensache. auf seiner Wanderung durch den Forst im März. Es ist ein Sonntag und die Glockenklänge verhallen fern und auf seinen Stiefel funkelt ein Tropfen des Quells, der sich zwischen den bemoosten Steinen wälzt. Entgleitet seiner Hand der Hut, da er rutscht und stolpert und fällt und mit dem Kopf auf den Steinen schlägt, das Wasser schon seine Stirn umspült. Even though you lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring. Er öffnet die Augen und weitet seine Brust ein letztes Mal. Sein Blick folgt dem Zug der schneeweißen Wolken, die ihn schwirren macht. Eine ausgemachte Nebensache, spricht er leise. Und während im Tal die Menschen die Portale öffnen und die Stufen hinabsteigen und die Hände in den Springbrunnen halten und sich beeilen, den Bahnsteig zu erreichen, summt er den Anfang eines Liedes. You can never hold back spring. Tschüss. Jo, und das war der Dunstkreis. Vielen Dank allen mitwirkenden Autoren. Vielen Dank an Zeddy als mein Partner vom Dunstkreis. Vielen Dank natürlich auch an das Hall of Fame als Haus. Vielen Dank an alle Unterstützer und vielen Dank an alle Zuhörer. Das nächste Mal wieder live im Hall of Fame. Checkt unsere Mediaseiten. Wir sehen uns. Bis bald.